Abschnitt 59 aus die Onyx-Schale. Dies ist eine LibreOx-Aufnahme. Alle LibreOx-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibreOx.org. Die Onyx-Schale von Victor Burton. Der Pulsschlag. Glaubt es, Freunde, aber sprecht es nicht laut. Glaubt es in den stillen Stunden und lasst es nicht die Weisheit des Marktes werden. All dieses hier ist nur der Pulsschlag eines schlafenden Kindes. All das All, ein Atom in dem leisen singenden Blut eines Kindes. Das Aufkeimen und Sterben, das Fallen der Blüten vom Kirschbaume, das Schreiten der Pilgerzüge, das Rieseln der Sterne, die Zeptergebärde des Eroberers, das Pochen der Eisenhämmer und das Einschlafen mächtiger Welten. Alles. Alles. Der leise Pulsschlag eines Kindes, dessen glänzender Tatentag kommen wird, in Ionen. In Ionen. Ende von Abschnitt 59, gelesen von Jesse Dessau-Rossler im August 2024.